Im Jahr 2018 wurde durch Netflix ein Reality-TV-Konzept populär, bei dem ein Team aus schwulen Männern das Leben von Menschen in der amerikanischen Peripherie besser macht. Einer der schwulen Männer verschönert die Wohnung der Menschen, einer macht kleine Gesprächstherapiesitzungen mit ihnen, einer kauft neue Kleidung. Ich liebe diese Serie. Und erst, als ich die deutsche Version des Formats gesehen habe, die der RBB unter dem Namen Queer for You gedreht hat, wurde mir klar, wieso das amerikanische Queer Eye so gut ist. Die Männer, die dort die Leben von, manchmal auch armen, Menschen verbessern, drängen ihnen nie die eigene, urban-bürgerliche Symbolik auf, ob es um Kleidung oder um die Einrichtung geht. Und sie sagen ihnen nie, dass sie an ihrem Schicksal selbst schuld sind. Wenn da ein Typ auftritt, den man hinter seinem Bart kaum noch sieht und der in einem Wohnwagen lebt, dann sagen die Männer von Queer Eye, er ist traurig und er versteckt sein wunderschönes Lächeln deshalb hinter seinen tollen Haaren vor der Welt. Der Wohnwagen ist süß, aber es wäre für ihn schöner, wenn er Zugang zu warmem Wasser hätte. In jeder Folge gibt es diese Szene, in der die fünf Männer zum ersten Mal in das Zuhause ihrer Projekte kommen. In unaufgeräumte Wohnungen, in winzige, dreckige, ewig nicht renovierte oder ewig nicht betretene Zimmer. Und in jeder Folge finden die fünf Männer schon in den ersten Szenen etwas, das sie wertschätzen. Sie lachen manchmal, sie machen Witze, aber sie erheben sich nie über die Menschen. Sie sagen, was für eine gorgeous Kuscheltiersammlung. Wie beneidenswert, dass du dir dein inneres Kind bewahrt hast. Wenn jemand in einem Wohnwagen wohnt und nichts außer zerrissenen Flanellhemden trägt, dann verschönern sie seinen Wohnwagen und zeigen ihm, wie man Flanellhemden mit Chinos und Sneakern kombiniert.